Good evening. Good evening. Are you there? Cool. I have a little problem. Ich habe da ein kleines Problem. I am Italian. Ich bin Italiener. And I need noise. Und ich brauche da einfach ein bisschen eine Geräuschkulisse. We make noise all the time. Wir machen da immer ein bisschen Krach. So if I don't hear you, I think you are not here. Also wenn ich euch nicht hören kann, dann denke ich, dass ihr gar nicht da seid. So, okay, no, that's okay. It was good to be here this morning already. Es war schon super, heute früh hier zu sein. And as I said this morning, if you pray for anybody, pray for Axel. Also wenn ihr für jemanden beten wollt, praktisch betet bitte immer für mich. Because I speak very fast. Weil er spricht sehr schnell. And so he needs a real revelation to know what I've been talking about. Und ich brauche praktisch göttliche Offenbarung praktisch, damit ich wirklich übersetzen kann, was er da sagt. That's cool. Every time I come to preach here, Pastor Rob is not here. Also ich bin schon wieder hier und Pastor Rob ist nicht da. And so I think either he doesn't like my messages, my preaching. Und ich denke mir, selbst wenn er meine Botschaften nicht mögen sollte, or maybe he trusts me enough not to be here when I preach. Dann vertraut er mir doch zumindest so weit, dass ich hier predigen kann, wenn er nicht da ist. I think he's the second one, I think. I think he trusts me enough to let me preach when he's not here. Also na, ich denke praktisch, er vertraut mir doch sehr wohl. But it is an honor for me to speak to you. Aber ich denke, es ist eine besondere Ehre, einfach zu euch sprechen zu können. Because I believe it is an honor when anyone gets the privilege to share God's heart with other people. Und ich glaube, es ist eine besondere Ehre, wenn man das Vorrecht hat, einfach Gottes Herz anderen Menschen weiterzugeben. And I really hope that tonight, and it's a prayer of mine also, that tonight. Und ich hoffe wirklich, und das ist auch mein Gebet für heute Abend, dass heute Abend nicht einfach nur intellektuelle Erkenntnisse weitergebe, aber dass es vielmehr so ist, dass praktisch etwas kommuniziert wird und dass etwas weitergegeben wird aus Gottes Herzen hinein in euer Herz. Because God does not only want to touch our intellect, Gott möchte nämlich nicht nur unseren Kopf irgendwie berühren, but also our hearts. Sondern vielmehr auch unser Herz. I've been just preaching in our church about the kingdom of God. Ich habe jetzt gerade bei uns in der Gemeinde über das Reich Gottes gepredigt. And that the kingdom of God is an increasing kingdom. Und das Reich Gottes ist ein Reich, was zunimmt. And just like in Liberia, what we're hearing, the difficulties. Und das, was da in Liberia geschieht und dann auch die Schwierigkeiten, die da auftreten. You know, it looks very hard now. Das schaut ein bisschen schwierig aus. Das schaut But you sehr know schwierig what? Aus. The kingdom of God will increase also in Liberia. Aber wir wissen, dass das Reich Gottes auch in Liberia zunehmen wird. Because the kingdom of God is an increasing kingdom. Denn das Reich Gottes ist ein Reich Gottes, was zunimmt. And I pray that the message today will make the kingdom of God become bigger in you also. Und ich hoffe einfach, dass die Botschaft heute das Reich Gottes in euch selbst einfach zum Wachstum bringt. This time I've been really prepared. I brought a whole bag full of messages here. Und ich habe eine ganze Kiste oder einen Sack praktisch mit Botschaften mitgebracht. Yeah. And I preached some time ago about, ich werde auf Deutsch machen. Ich habe vor einige Wochen darüber gepredigt, über wodurch definierst du dich. And I've preached about this message, the theme, how do you define your identity? Viele Menschen definieren sich durch ihre Arbeit. Many define their identity through their work. Durch ihr Titel oder Autos. Or through academic titles. Oder Vergangenheit. Or their past. Ruf oder Bekleidung. Or like their image or their clothes and fashion. Das Wort Gottes zeigt uns, dass wir von Gott jedoch durch ganz andere Dinge definiert werden. But the word of God shows us that God defines our life by totally different things. That has really helped me. And this, ja, das hat mir geholfen. Because I preach to myself before I preach to other people about it. Denn zuerst predige ich immer zu mir selbst, bevor ich irgendwie anderen Leuten predige. Many pastors define themselves by the church that they lead. Viele Pastoren definieren sich durch die Gemeinde, die sie führen. And if the church is going well, und wenn es der Gemeinde gut geht, they are well. Dann geht es ihnen gut. If the church is going bad, wenn es der Gemeinde schlecht geht, they are bad. Dann geht es ihnen schlecht. So that really helped me first of all, so I preached it also. Und das hat wirklich mir dann zuerst einmal geholfen praktisch. Ich habe es einfach zu mir auch gepredigt. But it really, it's very liberating where you don't have to define yourself by the things that other people define themselves with. Und es ist wirklich befreiend praktisch, wenn du dich selbst nicht über Dinge definieren musst, wie andere Menschen in der Welt sich da definieren. And you know, the father said about his son. Der Vater sagt über seinen Sohn, before Jesus did anything, bevor Jesus je etwas getan hatte, this is my beloved son, hat Gott zu ihm gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, in whom I am well pleased, an dem ich wohlgefallen habe. And Jesus had done nothing yet. Und Jesus hatte da noch nichts gemacht. Das war im Jordan. He just became someone first. He became someone. Er wurde erstmal jemand. And Jesus liked him before he did anything. Aber Jesus war gemocht, bevor er überhaupt irgendetwas getan hatte. And so it's very important that we realize that we don't have to define ourselves through anything that we do or what we have. Und es ist einfach wichtig, dass wir erkennen praktisch, dass wir uns nicht über das definieren müssen, praktisch, was wir getan haben oder was wir vielleicht besitzen. And then one day through another message, I changed the title of the story of the prodigal son. Und ich habe noch eine weitere Botschaft gepredigt und da habe ich den Titel verändert von diesem der Geschichte über den verlorenen Sohn. I called it the verlorenen Vater, the lost father. Und ich habe es genannt, der verlorene Vater. Because I really believe that God also in our days, he wants to be our father. Denn ich glaube wirklich, dass Gott auch in unseren Tagen wirklich unser Vater sein möchte. And I ask myself, what makes a father a father? Und so frage ich mich, was macht einen Vater zu einem Vater? There are many people today who have a father and yet don't have a father. Es gibt viele, viele Menschen praktisch heutzutage, ja, die haben in einer Weise einen Vater und doch haben sie gar keinen. To be a father doesn't mean just to have a son or a girl or a, you know, a baby. Oder umgekehrt, Vater zu sein bedeutet nicht, ja, ich habe da einen Sohn oder eine Tochter oder vielleicht ein Baby gehabt. But it's too easy to be there for the children as they grow. Aber er sollte einfach da sein praktisch für die Kinder, wenn sie aufwachsen. So if God is our father, he's more than the one we come from. Und wenn Gott unser Vater ist, er ist sehr viel mehr als der, von dem wir abstammen. But he is a God who has the right to do some things in our lives. Er ist vielmehr der Gott, der auch das Recht hat, einfach Dinge in unserem Leben zu tun. And I believe that God wants to be our father. Und ich glaube mit ganzem Herzen, dass Gott unser Vater wirklich sein möchte. And not just because we come from him. Nicht nur, weil wir von ihm abstammen. But because he is allowed to be father every day in our lives. Sondern vielmehr praktisch, dass wir zulassen, dass er jeden Tag Vater in unserem Leben wird. Okay, tonight I want to talk about the church. Heute Abend möchte ich über die Gemeinde sprechen. And I will talk about the church as the hope of the world. Ich möchte sprechen über die Gemeinde als die Hoffnung dieser Welt. I don't know how many years already you've been in this church. Ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren ihr vielleicht hier in der Gemeinde seid. I don't know how many years you have experienced church life. Und ich weiß nicht, wie viele Jahre Gemeindeleben ihr schon in eurem Leben erlebt habt. I want to encourage you tonight to believe that the church is the hope of the world. Ich möchte euch heute Abend ermutigen, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. And because God believes that. Denn Gott ist davon überzeugt. You know, one day Saul, who became then Paul. Es gab diesen Tag, als Saulus zum Paulus wurde. And he, before he became Paul, he was on his way to persecute the Christians in Jerusalem. Und bevor er da praktisch zum Paulus wurde, macht er sich dran, praktisch die Christen in Jerusalem zu verfolgen. And one day God stopped him. Und eines Tages geschah es, dass Gott ihn stoppte. And he said to him, he asked this question to him. Und als ihn stoppte, fragte ihn diese Frage. He said, Saul, why are you persecuting me? Saul, warum verfolgst du mich? He didn't say, why do you persecute the people? Er sagte nicht, warum verfolgst du da die Leute dort? Why do you persecute the church? Oder die Gemeinde, die Kirche? He said, why are you persecuting me? Warum verfolgst du mich? Sagte. You know why God said that? Wisst ihr, warum er das sagte? Because he totally identifies with his church. Weil er sich ganz und gar mit uns als seiner Gemeinde identifiziert. And if you look at the time when God said that to Saul. Und wenn man mal schaut, das da war in der Zeit, als Gott das zum Saulus sagte. It was a time where the church was murmuring and grumbling and complaining. Und das war eine Zeit, wo in der Gemeinde Probleme war, wo Murren war und wo unbequeme Fragen aufkamen. The widows were not looked after. Die Witwen, die wurden nicht versorgt. And so, in the middle of this, God says, them and me is one. Inmitten all dieser Probleme sagt Gott, die und ich, wir sind eins. And it's very important that we are very patriotic about the church we go to. an. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich einen gewissen Patriotismus entwickeln, im Hinblick auf die Gemeinde, deren Teil wir sind. You don't have to become American to become patriotic. Du musst nicht ein Amerikaner werden, um jetzt patriotisch zu werden. I think Austrians can be very patriotic. Ich denke, dass auch die Österreicher wirklich patriotisch sein können. And we can say, we like the church where we go. Wir lieben die Gemeinde. Ja, so ist es. Yeah, but we heard stuff about your church. But we heard stuff about your church. Wir haben dann ein paar Dinge gehört über die Gemeinde. It doesn't matter. I like the church anyhow. Spielt keine Rolle. Ich mag sie sowieso. You know why? Weißt du was? Because God loves you. Weil Gott euch liebt. And if God loves this church, then you have every right to like the church also. Wenn nämlich Gott die Gemeinde liebt, und das tut er, dann habt ihr auch das Recht, so zu lieben. So, the church is the hope of the world. Die Gemeinde ist nämlich die Hoffnung der Welt. This church here, CEG, is the hope of Vienna. Diese Gemeinde hier, die CEG, ist in dem Sinne auch die Hoffnung Wiens. And if I would have told you, Jesus is the hope of the world, you all would have said, yeah. Wenn ich euch sagen würde, Jesus ist die Hoffnung der Welt. But when I say, the church is the hope of the world, people go like, hmm. Wir sicherlich gesagt haben, Jesus, ja, ja, ja. Aber die Gemeinde, But God believes that. Gott ist davon Now, überzeugt. In the book of Isaiah, chapter 2, im Buch Jesaja, Kapitel 2, there is a prophecy. Da gibt es eine Verheißung. In the book of Isaiah, there is a prophecy. The whole book is a prophecy. Im Buch Jesaja. That was very deep, wasn't it? Deshalb heißt Jesaja auch Prophet. And it says here, it shall, chapter 2, verse 2, it says, it shall come to pass in the last days. Es wird geschehen am Ende der Tage, Vers 2. That the mountain of the house of the mountain of the Lord's house. Also Jesaja Kapitel 2, Vers 2. Da wird der Berg des Hauses des Herrn feststehen. Shall be established in the top of the mountains. Als Haupt der Berge. And shall be exalted above the hills, and all the nations shall flow unto it. Und erhaben sein über die Hügel. Und alle Nationen werden zu ihm strömen. And many people shall go and say. Und viele Völker werden hingehen und sagen. Come, let us go up to the mountain of the Lord, to the house of the God of Jacob. Kommt, lasst uns hinaufziehen zum Berg des Herrn, zum Haus des Gottes Jakobs. And he will teach us his ways. Dass er uns aufgrund seiner Wege belehre. And we will walk in his path. Und wir auf seinen Pfaden gehen. For out of Zion, denn von Zion aus, shall go forth the law, wird Weisung ausgehen, and the word of the Lord from Jerusalem. Und das Wort des Herrn von Jerusalem. Now this is God's plan, this is God's end time plan. Das ist Gottes Plan und das ist Gottes Plan für die Endzeit. And I, because I'm a very positive person, und weil ich eine sehr optimistische Person bin. I don't like to look for the Antichrist as the end time sign. Dann mag ich da dieses schaut nach dem Antichristen als Zeichen für die Endzeit. I mean, people say there are more earthquakes now than ever before. I don't believe this. There was earthquakes all the time. No, there was, we didn't have any internet. We didn't know about it. Leute sagen, ja, da wird es Erdbeben geben und die haben wir ja jetzt. Ja, ja, ja, ja. Aber die hat es immer gegeben. There was famines all the time. Es hat auch immer Hungersnöte gegeben. In this world. And many Christians they make it like a sign, Jesus is coming back. Und viele Christen sagen, ja, ja, Jesus, der muss jetzt wiederkommen. And maybe from this moment on you will not like me anymore now. Und vielleicht in diesem Moment magst du mich dann nicht mehr. Like maybe you are one of the guys who read these books about the end time and all the catastrophe what will happen. Und vielleicht bist du einer von den Leuten, der praktisch diese Endzeit Katastrophengeschichten und so weiter immer liest. But the plan of God for the end time is that before Jesus comes back, that the mountain of the house of the Lord will be raised above every mountain. Aber der Plan Gottes praktisch ist, dass das Haus Gottes und der Berg des Hauses Gottes praktisch über alle anderen Berge erhoben wird. And if you read the Bible for a while, you know already that when we talk about the house of God, we are talking about church. Und wenn du die Bibel ein bisschen liest, dann bist du auch schon drauf gekommen, dass wenn es da heißt, das Haus Gottes, dass damit die Gemeinde gemeint ist. You know, the Bible calls this more often house than church. Die Gemeinde nennt dies praktisch mehr und öfters Haus, als es ist die the Kirche Bible nennt. Called Israel the house of Israel. Und Israel wird das Haus Israel genannt. The house of Jacob. Das Haus Jakobs. And we are the house of God. Und wir sind das Haus Gottes. I like the word house Ich mag dieses Wort Haus. Because more than church. Ich mag es mehr als Kirche oder Because Gemeinde. The house is the place you live. Weil ja das Haus ein Ort ist, wo du lebst. Church very often is the place we go to. Kirche oder Gemeinde ist eher ein Ort, wo du hingehst. But the house is where you live. Aber Haus, da lebst du ja. And in Psalm 84 it says that those men and women who are planted in the house will flourish. Und im Psalm 84, da heißt es praktisch, da, wo Menschen gepflanzt sind in seinem Haus, da werden sie auch aufblühen. I believe we really have to let ourselves into the relationships in the house of God and we will flourish. Und ich glaube, wir müssen es irgendwie einlassen, wirklich in Beziehungen, praktisch hier im Hause Gottes, dann werden wir praktisch auch aufblühen. There are people sometimes who go to a church regularly. Da gibt es Leute, die gehen in eine Gemeinde regelmäßig. And they are like a plant pot. Aber irgendwie sind sie so wie so ein Pflanzentöpfchen. And what they do, they make a little hole in the ground. Und dann nehmen sie praktisch ihr Pflanzentöpfchen, machen ein kleines Loch da. And they put the plant with the pot in the earth. Und dann geben sie praktisch die ganze Pflanze mit dem ganzen Topf hinein in das Loch. And they cover it up with earth. Und dann wird es schön abgedeckt. And you think they are a member of a church. Und dann denkst du, schaut aus wie ein Mitglied der Gemeinde. But they still remain in their own pot. Aber sie sind immer noch in ihrem eigenen Töpfchen. But the Bible doesn't say those who are potted in the house. Aber die Bibel sagt nicht die, die da eingetopft sind im Haus. It says those who are planted in the house Nein, shall flourish. Nicht eingetopft, sondern eingepflanzt im Haus. Because there is so much life in the house of God that when you really open up to the house of God and you enter the house of God. Denn es ist so viel Leben hier im Haus Gottes, wenn du dich einfach nur öffnest für das Leben im Haus Gottes und da einfach eintrittst. Then the life of God will come into your life. Dann wird das Leben Gottes in dein Leben hineinkommen. And you will flourish. Und so wirst du aufblühen. I want to encourage anyone here who has been a little bit kind of distance from the church here. Ich möchte einfach alle ermutigen, die vielleicht so ein bisschen so mal ein bisschen You come regularly here maybe. Die vielleicht regelmäßig herkommen. But you've never really entered the house properly. Aber Leute, die noch nie so wirklich sich drauf eingelassen haben, hier praktisch im Haus wirklich mitzutun. I want to encourage you to enter the house. Ich möchte euch einfach ermutigen, dass ihr hier euch drauf einlasst und eintretet wirklich Now, in das Haus. God is totally in love with this house. Gott ist total verliebt. Er ist voll Liebe gegenüber diesem Haus. Jesus showed a lot of emotions when he saw that they turned the temple into like a sales market. Jesus war voller Emotionen, voller Leidenschaft, als er da sah, dass sie den Tempel praktisch in einen Marktplatz verwandelt hatten. In the Gospel of John is written that Jesus went into the temple. Im Johannesevangelium ist da beschrieben, dass Jesus da hineinging in den Tempel. And before he went in there, he made a whip. Und vorher er machte sich da ganz sorgfältig eine Peitsche. And he went inside the temple. Und damit ging er hinein in den Tempel. And he saw they just were selling and buying stuff in the temple. Und er sah da die Händler, wie sie da kauften und verkauften mitten im Tempel. It was like a shop, like es a big market. Es war wie so ein Marktplatz, praktisch Supermarkt. And you know what he did? Und wisst ihr, was er tat? He lost his temper. Er hat es dann einfach losgelassen. Jesus, the Son of God, went mad. Jesus, der Sohn Gottes, er ist einfach so wütend geworden. There are people who call it holy anger. Aber es gibt Leute, die nennen es einen heiligen Zorn. Yeah, he was just angry. Er war einfach wütend. He just went in there and knocked the table down. Er ist wütend geworden und einfach die Tische umgetreten. And he kicked the doves and the cattles and everything out of the temple. There was a chaos. Und das ganze Vieh und was da war, hat er einfach weg und rausgetrieben and aus dem the Bible Tempel. Says that when the disciples saw that, als aber die Jünger das sahen, they remembered something that was written in the word in the Old Testament. Da haben sie sich erinnert an etwas, was geschrieben war im Alten Testament. Where it says the zeal for your house has consumed me. Der Eifer um dein Haus hat mich ganz verzehrt. There are people who are consumed for their theology. Da gibt es Leute, die sind ganz da verzehrt und eingenommen von ihrer Theologie. They are consumed by so many things. Die sind da so eingenommen von so vielen Dingen. But Jesus is consumed for his house, for love, zeal for his house. Aber Jesus, er ist ganz und gar eingenommen und er verzehrt sich in einem Eifer für sein Haus hier. And I pray that many of you will get the same passion for God's house as Jesus has. Und ich bitte darum, dass ihr einfach den gleichen Eifer bekommt praktisch für Gottes Haus, wie Jesus es hat. I encourage you, don't give just what's left over of your time to the house. Ich möchte euch ermutigen, dass ihr einfach nicht nur so das Rest, was ihr so übrig habt, praktisch zu Gottes Haus gebt. Don't give the leftovers of your money. Gib nicht praktisch das, was übrig bleibt von eurem Geld. Don't give your leftovers of your intellect and your giftings. Oder das, was übrig bleibt von eurem so Verstand und eurem Intellekt. You know, when the day is over and you think, oh well, what should I do now? Just do something for the church now. Naja, der Tag ist vorbei, vielleicht habe ich noch ein bisschen Zeit. Was mache ich jetzt vielleicht für die Gemeinde? No, give the best you have. Nein, gib das Beste, was ihr habt. Give the best you have. Das Beste, was ihr habt. Give quality time. Gib dem Herrn Qualität hin. You know why? Because God is in love with his house. Weil Gott einfach total verliebt ist in sein Haus hier. Don't say, oh, it's too much work to be in the worship team. Sag nicht, oh, das ist zu anstrengend. All the practices. Oh Mann, da muss man üben. We have to come so many times. Und wir müssen so früh und so oft kommen, bitte. Oh. Let's do just the minimum. Lass uns doch bitte das beim Minimum behalten. Oh no, we should do the maximum for Nein, God. Nein, Maximum für Gott. Why we do it? Because we are consumed with passion for this house. Warum machen wir das? Weil wir eine Leidenschaft haben, eine Passion für dieses Haus. We don't do it because somebody has to do it. Nicht weil wir es machen, das könnte auch wer anders tun. We do it because we are passionate about God's house. Nein, nicht weil wir anders macht, sondern weil wir selbst eine Leidenschaft haben für das Haus. I did say I would preach about that the church is the hope of the world, and I'm getting to it now. Ah, ich habe euch gesagt, ich werde predigen über die Gemeinde als die Hoffnung der Welt. Und ich werde jetzt dazu kommen. Why did I say that the church is the hope of the world? Warum habe ich gesagt, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist? You know, there is a man called Bill Hybels. He said that many times. The church is the hope of the world. Ah, da gibt's einen Mann, Bill Hybels, der das oftmals gesagt. Die Gemeinde ist die Hoffnung der Welt. I believe God believes that. Und ich bin überzeugt, dass auch Gott das glaubt. And we will read some verses in the Bible that confirm that. Und wir werden ein paar Verse jetzt lesen, die das bestätigen. Now, not only we as Christians need to know that the church is the hope of Vienna, but the people who do not know it yet, they must know it. Nicht nur wir als Christen müssen das wissen, dass die Gemeinde praktisch die Hoffnung für Wien ist, sondern die Menschen, die ihn nicht kennen, die müssen es wissen. You know, if you talk to anyone who sells any product, they will say, our product is the best. If you talk to any salesman, wenn man zu einem Vertriebsmann sagt, jemand, der verkauft, sagt, schau mal, wie ist denn das mit deinem Produkt? Er sagt, na, mein Produkt ist das Beste, sagt er. But every salesman wants everybody who doesn't have the product to believe that it's the best product. Aber er möchte natürlich, dass praktisch jeder glaubt, dass sein Produkt das Beste ist. So that we believe that Jesus is the hope of the world. Wenn wir natürlich jetzt glauben, dass Jesus die Hoffnung der Welt ist. And when we believe that the church is the hope of the world. Und die Gemeinde die Hoffnung der Welt ist. That's good. Dann ist das gut. But the world needs to know that. Aber auch die Welt muss das wissen. The people who need it the most. Denn die brauchen es ja am meisten. Now, and I believe that there are three things which are very important for us to be the hope of the world. Und ich denke, da gibt es drei Dinge praktisch, die ganz, ganz wichtig sind, dass wir die Hoffnung der Welt sein können. Number one, when we are as supernatural as God is. Punkt eins, wenn wir so übernatürlich sind, wie Gott übernatürlich ist. You know, God wants us as a church to be naturally supernatural. Gott möchte, dass wir als Gemeinde einfach ganz natürlich übernatürlich sind. This year we had just a couple of months ago there was an esoteric Messe, a New Age exhibition in Vienna. Vor ein paar Wochen da gab es eine esoterik Messe hier in Wien. And many years ago, every time this New Age exhibition would come, we would pray against it. Und für viele Jahre war es so immer, wenn es da zu der Zeit kam, dass diese esoterik Messe kam, würden wir dagegen diese Messe beten. And because it was so much demonic stuff going on there. Weil da sind einfach so viele dämonische Sachen da. Passiert und angeboten worden. But one day I felt God said to me, "Well, why do you pray against it? Just you go into it." Aber praktisch als ich zu ihm beten war, sagte Gott zu mir: "Klar, Moment, warum betest du eigentlich dagegen? Warum gehst du da nicht hin?" So for a couple of years we've been going into the New Age exhibition. Also sind wir dann da hinein in diese New Age Ausstellung. Just a couple of weeks ago we had the biggest stand in there. Und jetzt vor ein paar Wochen hatten wir einfach den größten Stand dort. And it was there was a lady beside us in a tent looking at the Kristallkugel, you know, this gun. Und rechts neben uns war eine Frau in einem Zelt, hat da in eine Kristallkugel hineingeschaut. And then there was a lady in front of us doing all this stuff to people. Ja, und da war dann vor uns war eine Frau, der hat so, ja. There was a guy on the other right, he was selling special drums that create energy. Und daneben uns da war jemand, der hat spezielle Trommeln da verkauft, die spezielle Energie erzeugen. It was so weird everything. Und das war also sehr, sehr seltsam alles. But it was so great because the people who go there, they are totally open. Aber es war so großartig, weil die Leute, die dorthin gehen, die waren total offen. So we stood there and we just asked people, do you need, are you sick? Wir haben uns einfach hingestellt, haben die Leute gefragt, kleinen Moment, sind Sie vielleicht krank? Do you have any problem? We can pray for. Haben Sie Probleme? Wir können für Sie beten. People were shocked. We saw Christians in the New Age exhibition. What are you doing? Leute waren schockiert, die Christen da bei der New Age Ausstellung. You know, there was a lady who was looking at the crystal kugel, whatever it's called in English. Und da war diese Frau, die praktisch da in diese crystal ball schaute. She was waiting for somebody to come and be interested. Und die wartet praktisch darauf, dass jemand kommt, sich daran dafür interessiert. So one of the guys from our church said, oh, can we pray for you also? Einer von unserer Gemeinde ging rüber und sagte, hey, können wir vielleicht für Sie auch beten? Yeah, come out of the tent. Na, komm mal rein ins Zelt. So she stood there and we lay hands on her, she got up and we pray for them. Sind reingegangen, Hand aufgelegt, für sie gebetet. It was fantastic. Und das war super. There was many people who were healed and touched and they were totally open. Viele Leute wurden geheilt und von Gott angerührt und sie waren total offen. It's great. You know why? Because God has given us supernatural abilities, all of you, everybody here. Gott hat uns einfach wie selbstverständlich übernatürliche Fähigkeiten gegeben. And people are open more than ever before for God's supernatural power. Und die Menschen sind offener als je zuvor für die übernatürliche Kraft Gottes. A few years ago, we were also in this New Age exhibition. Vor ein paar Jahren, da waren wir auch in dieser New Age Ausstellung. And one man was so touched by God, he came to the church. Da gab es einen Mann, der war so berührt praktisch, dass er auch in die Gemeinde kam. And the reason why he came to the church, und der Grund, warum er in die Gemeinde kam, war, was that we could heal people faster than he could. Der Grund war, dass wir Leute schneller heilen konnten, als er das konnte. He was like this faith healer. He healed people from afar, you know, yeah, this thing like, yeah. Fernheiler. Er war dieser Fernheiler, long distance. So, yeah, and it took longer than we could heal people. Der Marathonheiler. Er hat länger gebraucht als alle anderen. So, because of that, he came to the church. Und weil es bei uns schneller ging, ging er in die Gemeinde. He gave his life to Jesus. Er gab sein Leben Jesus. His wife became a believer. Seine Frau wurde gläubig. His children became a believer. Seine Kinder wurden gläubig. And they're one of the strongest people in our church now. Und sind einer der stärksten Leute bei uns in der Gemeinde. But the reason why they came is because they saw something supernatural. Der Grund, warum sie kamen, war, weil sie etwas Übernatürliches sahen. I am a church planter by nature. I like to church plant. Ich bin jemand, der es mag, einfach Gemeinden zu bauen. And it's very difficult in Austria to start a church. Und das ist nicht einfach. Es ist eigentlich eher schwer, in Österreich eine Gemeinde zu bauen. In America is much easier. In Amerika ist es einfacher. You just need to build a bigger and better building than the church next door. Man baut einfach ein größeres Gebäude als die Gemeinde nebenan. And the people leave one church and they come to your church. Die gehen dann aus der einen Gemeinde weg in die andere Gemeinde. It's a bit of a joke, but it's very often the case, you know. Ist ein Witz, aber es passiert schon mal. But in Austria, there is no church to transfer them from, you know, like. Aber in Österreich, da gibt es keine Gemeinde, wo man sie irgendwie von wegziehen könnte und übertragen könnte. Something that we have learned that is very important is to do supernatural things and people get interested. Und was wir dadurch gelernt haben, etwas, was wir da machen müssen, damit Leute interessiert werden, sind einfach übernatürliche Sachen. But quite a few years ago, that was about maybe 13 or 14 years ago. Vielleicht so vor 13, 14 Jahren. We had planted a few churches in Austria in the south. Da sind schon ein paar Gemeinden entstanden im Süden von Österreich. And there was a man who just, he was a baker about to retire. Und da gab es einen Mann, der war Bäcker und er war schon drauf und dran in Pension zu gehen. But his conversion was so radical. Aber sein Bekehrungserlebnis war so radikal. And God healed him. Und Gott hat ihn geheilt. God healed his business. Und Gott hat praktisch seinen Laden wieder in Ordnung gebracht. And healed his wife that was about to die, and she was healed. Und auch seine Frau, die im Sterben lag schon, sie wurde geheilt. One day, this man was in a little group with business people. Und es geschah, dass dieser Mann eines Tages so versammelt war in einem Treffen von Geschäftsleuten. And he told them his life story. Und er gab dort sein Lebenszeugnis. And somebody had put it on a videotape. Und es gab jemanden, der das Ganze dann aufnahm im Video. So, this man called Erwin, he came to me and said, Johnny, I have an idea. Und dieser Mann kam zu mir und er rief mich an und sagt, Johnny, ich habe da eine Idee. Because we work together. Weil wir zusammen arbeiten. And he said, I have a video of my testimony. Weißt du, ich habe da dieses Video von meinem Zeugnis. What do you think if I send it to ORF? Wie wäre es, wenn ich das einfach dem ORF, dem Fernsehen senden könnte? They might be interested. Schicken könnte, die wären vielleicht sogar daran interessiert. I looked at him. Ich habe ihn angeschaut. Full of faith. Voll des Glaubens. And I said, no, they will not be interested. Ich habe nur gesagt, na, das kannst du doch nicht glauben. They will not even look at it. Die werden sich mal anschauen. Just when they see this videotape, the way it is, it's throw in the bin. Also sie werden das Video nehmen und so wie es ist an einen Mistkübel werfen. Okay, and we said, okay, thank you for your opinion. Danke schön für deine Meinung, für deinen Rat. So he went home. Er ging nach Hause. He went into a many day fast. Er hat dann gefastet und gebetet. Many days. Viele Tage. And then at the end of this fasting, he sent a video to the national TV. Und an einem Tag, praktisch im Fasten und Gebet, sandte er dann dieses Video an den ORF. And then a few weeks after, he got a phone call from a man called Shiok. Und ein paar Wochen später bekam er dann einen Anruf von einem Mann namens Shiok. He was an older man who had a talk show in those days every day. Das war ein Talkshow-Master, praktisch schon ein bisschen älter, und er war eigentlich immer im Programm. And this man said, Mr. Philofer, I saw your video and I'm very interested. Herr Philofer, ich habe da Ihr Video gesehen und das interessiert mich sehr. And I am creating a program, a talk show about spiritual healing. Could you be one of our guests? Ich mache da so eine Talkshow, so eine Abendshow praktisch, da geht es über geistliche Heilung und könnten Sie vielleicht da ein Gast dazu sein? So obviously Erwin said, yeah! Oh, natürlich sagt er, ja! I mean, so then he rings me and says, Johnny! Und er ruft mich an und sagt, Johnny, weißt du, was passiert ist? You won't believe it! Du wirst nicht glauben! They have asked me to go and be in a talk show. Die haben mich gebeten, dass ich dorthin gehe und dort in der Talkshow and bin. And I thought, oh no! Ich habe gedacht, mein Gott. The reason why I said, oh no, is because this man is not diplomatic at all. Weil ich gesagt habe, oh mein Gott, praktisch, weil dieser Mann ist überhaupt nicht diplomatisch. He doesn't evangelize nicely. Er macht das nicht so nett zu das Evangelisieren. He just says it the way it is. Er sagt es einfach so, wie es ist, direkt drauf zu. If you are with him, he talks to everybody about Jesus. Wenn er den einfach irgendwo mitnimmt, dann spricht er mit allen Leuten über Jesus. In the restaurant, at the petrol station, everywhere. Im Restaurant, irgendwo praktisch, an der Tankstelle oder so irgendwo. So I thought, this is going to mess the program up, I thought. Oh, das wird alles durcheinander bringen, da im Programm. So I told him, you know, Erwin, I told him what to do when he's on the also, ich habe ihm gesagt, pass auf, Erwin. I said, don't speak too much. Red nicht zu viel. Just speak when they ask you. Nur reden, wenn sie dich fragen, ja? Anyhow, there was the day came and the talk show was on. Und da kam dann der Tag, da war diese Runde mit der Sendung. And I was praying, God help him. Oh, bitte Gott, hilf ihm. And it was good. He said a few words, you know. Und es lief gut. Er hat ein paar Sachen sagen können. At the end of the talk show, am Ende dieser Sendung sagte dann, this Mr. Shiok said, we have now come to the end of our program. Sagte Mr. Shiok, also wir sind jetzt langsam am Ende des Programms. And but we're gonna end the program in a very unusual way today. Aber wir werden das in einer ungewöhnlichen Weise werden wir das jetzt abschließen. We are gonna ask Mr. Philofer to close the talk show with a prayer. Wir werden jetzt den Herrn Philofer bitten, dass er praktisch diese Gesprächsrunde praktisch mit einem Gebet abschließen kann. I thought that's not a good idea. I thought, you know, like, das ist eine gute Idee. Anyhow, he says goodbye to everybody. Er sagt so, ich verabschiede mich, auf Wiedersehen. And the camera focuses on Erwin Philofer. Und dann zoomt die Kamera direkt auf den Erwin Philofer. And he starts to pray. Oh God, thank you for the opportunity to be here to talk about you. Und er fängt an zu beten und sagt, Gott, danke für diese Gelegenheit, einfach über dich sprechen zu können. He was praying a very nice prayer. Er hat ein sehr schönes Gebet gebetet. And all of a sudden, und ganz plötzlich, he gets a prophetic word for people watching the program. Bekommt er da praktisch Worte der Weisheit, praktisch für Leute in diesem Programm. And he says, there is a woman who is watching. You have a growth on your hand and God is healing that now. Und da gibt es eine Frau, die schaut praktisch auf ihre Wunde da auf der Hand und Gott heilt sie gerade jetzt. And it's true, there was some kind of very famous woman in Austria, wouldn't give her a name. She was actually playing with the growth on her hand while he was talking. Und da war praktisch eine Frau, die da gerade mit beschäftigt war, praktisch im selben Moment, und zwar eine berühmte Frau in Österreich. And she rang, she said, I cannot tell you my name, but I tell you I am the lady. Und sie rief an und sagt, also ich kann jetzt den Namen nicht nennen, aber praktisch bei mir passiert es gerade. And she said, I was playing with the growth as I always did. Ich habe da gespielt mit dem, was ist das genau? And when you said that, the growth disappeared. Ein Gewächs. Gewächs. Das war praktisch ein. Ein Gewächs. Not the hand. The hand stayed. The growth. The growth of the hand disappeared. Die Hand war noch da. Yeah, okay. The hand was there. Didn't disappear. And he said, she said, I just wanted to tell you that. Ich wollte das einfach nur sagen, praktisch. And you know, so and he had many other words for other people. Oh, there is another person who you have this and that. And while he was saying that, they closed the program. Und er hat ein Wort der Weisheit praktisch nach dem anderen gehabt für verschiedene Leute. Und während er sie aussprach, haben die Sendung einfach langsam abgeschaltet. Now you know what they did. Wisst ihr, was er tat? Before the program started, he gave them my telephone number and my address in case anyone has any questions. Bevor im Vorhinein hat er allen Leuten praktisch meine Telefonnummer und meine Adresse gegeben, falls irgendwer eine Frage haben sollte. From that moment on, we were flooded with letters, telephone calls from everywhere. Und im selben Moment praktisch wurden wir überflutet mit Telefonanrufen und mit Briefen von überall. Now this man, Erwin Villacher, was planning to retire. Und dieser Mann, Erwin Villacher, der hatte eigentlich schon entschieden gehabt, langsam in Pension zu gehen. He never did. Er hat das nie gemacht. He is busier now today than he was before. Er ist geschäftiger, als er es hier zuvor war. He's been preaching about Jesus in every church, any denomination in Austria and beyond the borders. Er predigt praktisch in jeder Gemeinde, die es nur irgendwie hier in Österreich oder sonst irgendwo gibt, egal welche Denomination. We've seen many people be touched by God just because of this one program. Und viele, viele Leute sind einfach berührt worden, praktisch von Gott, nur wegen dieser einen Sendung. And we become as supernatural as God is. Even Austrians open up. Und selbst Österreicher praktisch, denen kann das auch geschehen, dass sie praktisch so übernatürlich werden, wie Gott es ist und tut. Very fast the next point. If we become the hope of the world, if wir werden zur Hoffnung der Welt, wenn we are salt and light, like the Bible says. Wenn wir Salz und Licht sind, wie es die Bibel sagt. One day I was reading a magazine in Austria. It was the website of our national TV. OF. Also ich habe das gelesen praktisch im ORF, praktisch auf der Website. There was an article that really upset me. Und da gab es einen Artikel, der hat mich wirklich aufgeregt. About free churches, Freikirchen. Da ging es irgendwie um Freikirchen, das war and sehr seltsam. I was so mad. Und ich bin so wütend geworden. I called the guy who wrote the article idiot. Den Mann, dessen Artikel geschrieben hat, Idiot genannt. You know, I mean, every name a pastor can call people. Und alles, was man nur irgendwie praktisch als Pastor so schimpfen kann. And I walked into my leaders meeting and I was so mad. Und dann kam ich dann hinein in das Leitungstreffen und ich war so wütend. They said to me, what's wrong with you, Johnny? Johnny, was ist mit dir los? So I told them about this idiot who wrote an article. It was so badly researched and so badly written. Und ich habe dann erzählt praktisch von diesem Mann. Und habe gesagt, das ist ein völliger Idiot. Schau mal, was er geschrieben hat. Wie schlecht das recherchiert ist. Schau dir das an. The same evening we had a man in our church who is a journalist, a Christian journalist, telling us how to go about when we read an article which is not good. Und an demselben Abend hat praktisch uns ein anderer Journalist einfach erzählt praktisch, wie man damit umgehen soll, wenn man da irgendwie einen Artikel liest, der einfach überhaupt nicht passt. And he gave us a few points how to write to a magazine. Und er hat uns ein paar Punkte gegeben, praktisch, wie man einen guten Brief an ein Magazin schreibt. The more he spoke, the more I felt so convicted. Und je mehr er sprach, umso mehr wurde ich da dann überführt. I was so happy that I didn't write a letter to the editor. Und ich bin so froh gewesen, dass ich da keinen Leserbrief an den Herausgeber geschrieben habe. But from that day on, I was so challenged by God. Von diesem Tag an wurde ich da so von Gott einfach herausgefordert. To get involved as much as I can in the forming of our society. Dass ich mich da so sehr wie auch nur irgendwie möglich da einbringe, wenn es darum geht, praktisch die Gesellschaft mitzugestalten. You know, this is a big theme, you know. Und das ist einfach ein ganz riesiges Thema. But I believe that God is calling us as a church to get involved in the forming of our society. Und ich bin überzeugt davon, dass Gott uns als Gemeinde dazu beruft, praktisch, dass wir uns praktisch mit einbringen, wenn es darum geht, praktisch, dass die Gesellschaft wirklich gestaltet wird. You know, the privilege of democracy is that we can all form our society. Das Privileg der Demokratie ist, dass wir alle praktisch Anteil nehmen können, unsere Gesellschaft zu gestalten. And we as Christians should all be involved in small ways, all of us, in forming society. Und jeder in seiner Weise praktisch sollte daran wirklich beteiligt sein, dass wir praktisch wirklich die Gesellschaft gestalten, aktiv. You know, for many years we have applauded people who went as missionaries to China and to Africa and to India. Und Jahre über Jahre praktisch haben wir Leuten applaudiert, die vielleicht als Missionare irgendwie nach Afrika und nach Asien gegangen sind. But we should start now also to applaud young people, young boys and girls who say, I want to study law because I want to go into politics. Aber wir sollten auch jungen Leuten applaudieren, die vielleicht sagen, schau, ich möchte Jus studieren, weil ich möchte in die Politik gehen. And we should really, really pray for these people. Und wir sollten für diese Leute beten. And not just say, oh, that's nice, you study law. Nicht sagen, ah, Jus, that's nice, sehr schön. Just say, come on, go for it, okay, we pray for komm, you. Ja, wir beten für dich. And you know, I've just discovered recently that one of the things that mostly influences popular culture Und ich habe entdeckt, dass eines der Dinge, die praktisch am meisten die Populärkultur beeinflusst, is advertisements. Das ist die Werbung. Is the advertising industry. Das ist die Werbeindustrie. They have the most influence on the development of our popular culture. Die haben den größten Einfluss praktisch auf die Entwicklung unserer Populärkultur. And you know what? That means that also people who are believing in God should also get in there. Und das bedeutet, dass es auch Menschen, die an Gott glauben, sich da einfach einbringen müssen. Into fashion. Mode. And into media of every kind. Medien, jede Form von Medien. We should send evangelists, so to say, in there. Wir sollten Evangelisten praktisch da hineinsenden, in die Medienwelt. Why? Because God wants us to be salt and light for the world. Denn Gott möchte, dass wir Salz und Leben sind für die Welt. That's why the Bible says, you are the salt of the earth. Ihr sei das Licht und das Salz der Welt. Not you singular. Nicht du, Einzahl. He said, you are the salt of the earth. Ihr, Plural, seid das Salz der Erde. You are the light of the earth. Und ihr seid auch das Licht der Welt. The last point I want to make is for us to be the hope of the world. Damit wir praktisch Hoffnung dieser Welt werden können. It's very important that we love sinners the way Jesus loves sinners. Es ist einfach ganz wichtig, dass wir die Sünder lieben in einer Weise, wie Jesus sie geliebt hat. I don't usually use that terminology because nowadays people don't really understand what you're talking about when you call me sinner, you know. Also oftmals benutze ich diesen Begriff nicht, weil Leute so heutzutage eigentlich gar nicht so richtig mit umgehen können, wenn man diesen Begriff verwendet. But I want to relate to a verse in Luke chapter 7. Aber ich möchte mich da mal beziehen auf einen Vers in Lukas Kapitel 7. And verse 33. Vers 33. It says the following. Da heißt es: For John the Baptist came neither eating bread nor drinking wine. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der weder Brot aß noch Wein trank. And you say he has a demon. Und ihr sagt, er hat einen Dämon. The Son of Man came eating and drinking. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der da isst und trinkt. And you say, und ihr sagt, he's a glutton and a drunkard. Seht, ein Fresser und ein Weinsäufer. A friend of tax collectors and sinners. Ein Freund von Steuereintreibern und von Sündern. And in Luke chapter 15, in Lukas Kapitel 15, verse 1, he says, Vers 1, da heißt es, now the tax collectors and the sinners were all gathering around to hear Jesus. Nun aber nahten sich um ihn herum alle Steuereintreiber und Sünder, um ihn zu hören. But the Pharisees and the teachers of the law muttered, und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten, and they said, this man welcomes sinners and eats with them. Dieser heißt Sünder willkommen und er isst mit ihnen. How wicked! Oh, wie übel. And they thought Jesus was going to be really upset about what they said. Sie dachten, dass jetzt Jesus wirklich aufregen über das, was er da sagt. But this was the biggest praise you could give to Jesus. Aber das war das größte Lob, was sie Jesus geben konnten. To be called the friend of sinners. Freund der Sünder genannt zu werden. One day, one of my co-pastors was teaching in our church. Es geschah einmal, als einer meiner Co-Pastoren in unserer Gemeinde lehrte. He was talking about the Ten Commandments. Der lehrte über die 10 Gebote. And he came about to the commandment, thou shalt not kill. Und er kam zu dem Gebot, du sollst nicht töten. So he said, oh, obviously there is no murderers in our church. Und er sagt, naja, ganz offensichtlich gibt es bei uns keine Mörder bei uns in der Gemeinde. But let's look at what this word actually could mean for us today. Und jetzt schauen wir mal, wie wir vielleicht sonst drauf kommen könnten, was dieses Wort für uns bedeutet. But as he said, there is no murderers in our church. Aber als er das sagte, es gibt bei uns keine Mörder in der Gemeinde. I thought, why not? Er sagt, warum nicht? Where do the murderers go after they come out of jail? Ja, bitte, wo sollen die hingehen, wenn sie aus dem Gefängnis rauskommen? You know, if we would be a church like Jesus was, the murderers, after they leave jail, the first thing would do to come to us. Also wenn wir so wären wie Jesus praktisch, wenn der Mörder aus dem Gefängnis kämen, dann müsste das Erste sein, dass sie zu uns kommen. The sinners would come here to find help. Dass Sünder hierher kommen, um Hilfe zu bekommen. You know what the sinners liked about Jesus? Wisst ihr, was die Sünder mögen über Jesus? They had the feeling they don't have to change before he accepts them. Sie haben einfach das klare Gefühl, dass sie sich nicht ändern müssen, bevor sie angenommen sind. They felt comfortable. Sie haben sich da einfach wohlgefühlt. One day they brought a woman to Jesus who had committed adultery. Sie brachten da eine Frau, direkt im Ehebruch ertappt, direkt vor Jesu Füße. The Pharisees. Die Pharisäer. And so they said, Moses said we should stone this woman. What do you say? Moses hat gesagt, wir sollen sie steinigen. Was sagst du? And Jesus said nothing. Er sagt nichts. He didn't answer. Er hat nicht geantwortet. There were more questions Jesus did not answer than the question he answered. Es gab mehr Fragen, auf die Jesus keine Antwort gab, als Fragen, die er beantwortete. I was talking to a young lady who became became quite famous in Switzerland. Da gibt es eine junge Frau praktisch, die sehr bekannt war in der Schweiz. She's a Christian. Eine Christin. And she was then went into becoming a model and all the rest of it. Und sie war auf dem Weg praktisch ein Modell zu werden praktisch. And so she was then on TV and. Also Modell, nein, das ist nicht, das ist ein bisschen was. Also ein Fashion-Modell, ein Laufstegmodell, ein Model. Ein Model, ja. Model, okay. Model. I was chatting with her and I said, you know, there will be people now from the media. They will come and ask you all sorts of questions. Und wenn Leute aus den Medien kommen, die werden dir auch Fragen stellen. What do you think about this? Was denkst du da? What do you think about that? Über dieses Thema oder moral Thema. Issues? Oder moral issues? Moralische Dinge. About and I said, don't answer most of the questions. Und ich sagte nur, die meisten Fragen beantworte sie nicht. And if they ask a question about moral issues, say I am not, I don't have a degree on ethics, so ask somebody else. Aber ich habe da nicht so eine klare Sache, die ich jetzt sagen könnte. Frag jemand anderen. Christians sometimes answer questions too fast. Manchmal ist es so, dass wir Christen praktisch Fragen viel zu schnell beantworten. Somebody said Jesus was 300 questions were asked to Jesus and he answered only two. Und es gibt jemand, der sagte praktisch, Jesus wurden 300 Fragen gestellt und er hat nur zwei geantwortet. And this time was one of those, what do you say? Und eines war so eine Situation hier. And Jesus didn't was answer, sagt ihr? Did not answer their nee, was sagst du, sagen sie ihm praktisch? He didn't answer their questions. Er hat diese Fragen nicht beantwortet. He just says to them, the one here who has no sin, throw the first stone. Er hat einfach nur gesagt, wer von euch ohne Sünde ist, der bitte schon werft den ersten Stein. And he waited. Er wartet. And nothing happens. Nichts geschieht. So he turns to the lady and said, lady, where are your accusers? Er wendet sich zu der Frau und sagt, Frau, wo sind deine Verkläger? And she said, they're gone. Die sind weg. And Jesus said, I also do not accuse you. Go and sin no more. Ich klage dich auch nicht an. Geh und sündige nicht mehr. On that day there was this guy called Kurt. An diesem Tag gab es einen Mann namens Kurt. He had just been shopping. Er war gerade einkaufen. And he was with his shopping bags in his hands. Und er stand da praktisch mit seinen Einkaufssachen. And he saw a crowd of people, so he thought, what's happening there? Oh, da sah diese Volksmenge da. Da muss ich hin, mal schauen, was da los ist. So he goes and listens to all what happens. Er geht und er schaut, was da passiert. What Jesus told the Pharisees? Und er hört, was Jesus den Pharisäern sagt. What he told the woman? Und was er da der Frau gesagt hat? And then Kurt went home. Dann rannte Kurt nach Haus. And then he says to his wife, darling. Er sagt zu seiner Frau, Liebling. You know this man Jesus, this Jesus man there, everybody's talking about. Ah, dieser Jesus-Mensch da, der da, über den da alle reden. I think he really likes us. Ich glaube, der mag uns. Why do you say that? Warte mal, Clement, was hast du gesagt? And he said, I think he likes us. Ich glaube, der mag uns. I think the guy likes sinners. Ich glaube, der mag Sünder. I think I'm going to go and listen to him more often. Ich glaube, wir sollten dem mal zuhören. And he told his wife the story. Und der hat die Geschichte seiner Frau erzählt. And she thought, wow, really? Und denkt, wow, wirklich? Oh, let's go and listen to him together. Wow, lass uns aufgehen und ihm zuhören. Jesus was more aware of the people watching more than those who were asking him the question. Also Jesus hat sich mehr gekümmert um Leute, die da zugeschaut haben, als um die, die Fragen gestellt haben. All he said to this woman, "Now go and sin no more." Er hat zu der Frau gesagt, geh sündige nicht mehr. Didn't send her to counseling sessions. Er hat sie nicht hingesandt, praktisch zu Seelsorgegesprächen. Didn't say you need deliverance from a pornographic spirit. Du brauchst eine Befreiung von einem pornografischen Geist. You need whatever. Du brauchst, ich werde es jetzt schon zeigen. He just said, "Go and sin no more." Er sagte nur, geh, because he knew nicht mehr. The love of God would have drawn her back anyhow. Denn die Liebe Gottes hätte sie in jedem Fall wieder herausgezogen. We become the hope of the world. Wir werden zur Hoffnung der Welt. When people who really messed up their lives, wenn Menschen wirklich ihr Leben völlig durcheinander gebracht haben, before they change, bevor sie sich ändern können, they can come to God's house. Können sie einfach zu Gottes Haus kommen, so wie sie sind. I feel welcomed. Und sie sind angenommen. Without any pressure. And when are you going to change? Und ohne irgendwelchen Druck. Ja, okay, jetzt bist du hier. Wann wirst du dich ändern? Just, we love you. Nein, wir lieben dich. We love you. Wir lieben dich. I just went beyond my time, so let's all close our eyes now. Schließen wir eben mal die Augen. Take your right hand and put it on your left heart. Nimm here. Deine rechte Hand und gib sie auf das linke Herz. Here. And close your eyes. Und schließ die Augen. Please, if you don't want to do it, doesn't matter. Wenn das nicht tun wollen, ist auch okay. We love you anyhow. Wir lieben euch, haben wir ja gesagt. Okay, okay. I have been throwing a lot of seeds today here in this preaching. Ich habe heute sehr viel Samen ausgestreut durch diese Predigt. I hope that some of you have grabbed just what I needed to grab. Und ich hoffe einfach, dass einige von euch das einfach ergriffen haben und sich genommen haben, was sie da nehmen sollten aus dieser Botschaft. Father, let's pray. Vater, lass uns beten. Some of us, we look at our hands and we think, oh, that's nothing special. Und vielleicht denken einige Leute, naja, nichts Besonderes. But yet you said, lay hands on the sick and they shall recover. Aber du sagst, leg die Hände auf die Kranken und sie werden wieder Wohlergehen haben. Some of us, einige von uns, think, oh, why should I say my opinion? Warum sollte ich denn meine Meinung sagen? That's nothing special. Das ist doch nichts Besonderes. Father, I pray that we will receive boldness to open our mouth in our society. Vater, ich bitte dich darum, dass wir einfach Freimütigkeit haben, um unseren Mund aufzumachen in der Gesellschaft. Not only to be against things, but also to appreciate things that people do. Und nicht einfach um gegen Dinge zu sein, sondern auch um to appreciate the things that people do. Um Dinge einfach zu schätzen, die andere Leute machen. And Father, I pray, I include myself in this asking you. Und Vater, ich bitte jetzt und ich schließe mich da ganz ein in diese Bitte an dich. That we as your house. Dass wir als dein Haus. That we will become the first place the sinners come to. Dass wir zuallererst der Ort werden, wo Sünder einfach sich hingezogen fühlen. Even those people who know they messed up their life so badly. Einfach Menschen, die wissen, dass ihr Leben so völlig verkehrt und verdreht und durcheinander gebracht ist. That we come to your house and feel accepted and loved. Und dass sie hingezogen werden zu deinem Haus und dass sich dort einfach angenommen fühlen und akzeptiert. Let this love make us irresistible to the world. Lass diese Liebe uns einfach unwiderstehlich machen für die Welt. Just like your son Jesus was irresistible. Wie dein Sohn Jesus einfach unwiderstehlich war. Jesus, we want to be more and more like you. Jesus, wir wollen mehr und mehr so sein wie du. And Father, I pray that if some people here have had a wrong opinion about church. Und Vater, ich bitte dich, wenn es hier Menschen gibt, die einfach irgendwie eine verkehrte, eine falsche Meinung haben über die Gemeinde, über deine Gemeinde. And there is one or two people here who you've been hurt so much in the relationships in church. Es sind vielleicht ein, zwei Leute hier, die einfach in Beziehungen hier in der Gemeinde so verletzt worden sind. And you have difficulty to believe that the church is the hope of the world. Und hier bist du und sitzt und denkst, ich habe echt Schwierigkeiten zu glauben, dass die Gemeinde die Hoffnung der Welt sein soll. Father, I pray that through a supernatural touch of the Holy Spirit. Vater, ich bitte darum, dass durch eine übernatürliche Berührung durch den Heiligen Geist, that you turn around what has taken place in the course of years, dass das einfach umdrehst, was über einen Lauf von Jahren da geschehen ist und sich angesammelt hat. And you bring to these hearts a great love and great passion for your house. Und dass du in diese Herzen eine großartige Liebe und eine Leidenschaft für dein Haus hineinsendest. Father, let this word bring much fruit in the Zege. Und Herr, lass dieses Wort einfach reichste Frucht hier in der Zege bringen. May this church become well known among the sinners. Und möge diese Gemeinde einfach wohl bekannt werden unter Sündern. Just like your son was. So wie es auch mit deinem Sohn geschah. Amen. Thank you for listening to me. Amen. Danke fürs Zuhören.